Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 107 des Gabelbissen Podcasts. Ja, heute gibt es mal eine ganz besondere Folge. Und zwar auf der einen Seite seit langem wieder mal einen Gruß aus der Küche für euch. Und auf der anderen Seite beteilige ich mich mit dieser Episode an der Aktion Stipo Kypo. Also Stipo Kypo, wer von dem noch nichts gehört hat, möchte ich euch noch kurz erklären, um was da geht. Also Stipo Kypo ist ein sogenanntes Kürzel, das bei Twitter ins Leben gerufen wurde, zwar von Daniel Bialas, auch besser bekannt als der Herr Brombeerfalter. Und Stipo Kypo steht für, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, Stille Post Küchenpodcast. Also das heißt, ich erkläre euch die Spielregeln von Stipo Kypo, weil ihr könnt auch gerne selbst mitmachen bei dieser Aktion. Also Stipo Kypo funktioniert folgendermaßen. Ich koche ein Gericht, beziehungsweise in dem Fall hat der Daniel als erster gekocht. Und ich erzähle euch im Laufe der Sendung, was ich alles verwenden werde an Zutaten. Und ihr kocht dann mehr oder weniger aus Gedanken nach. Ihr könnt das Gericht natürlich in eurem Sinne abändern, sprich, wenn ihr zum Beispiel irgendetwas lieber habt oder eine Zutat vielleicht nicht so wollt, dann könnt ihr das dann abändern. Die Idee ist einfach zu erfahren, wie ein Gericht weiterentwickelt wird, was auf Basis des anderen mehr oder weniger entsteht, was man vergisst und ob vielleicht aus dem heutigen Gericht irgendwann einmal ja, so eine Art Peking-Ente oder was auch immer, das, sprich, ob, wie stark sie das Gericht fährt, ob es einmal auch ganz was anderes wird, als das Ausgangsmaterial war. Ja, was kochen wir heute gemeinsam? Und zwar kochen wir ein veganes Segedinger Gulasch. Ihr könnt euch erinnern, ich habe vor einiger Zeit eine Folge über Segedinger Gulasch gemacht. Und ihr wisst ja, da war ja Fleisch drin. Da kann man ganz genau zu sein, haben wir Schweinefleisch reingegeben. Der Daniel hat dann eben in einer letzten Brombeerfalter-Folgen gedacht, okay, er möchte mal ein veganes Segedinger Gulasch machen. Und basierend auf seiner Idee werde ich jetzt meine Variante des Segedinger Gulaschs machen. Ich werde ausnahmsweise bei dieser Gabelbissen-Folge keine so genauen Rezeptangaben im Blog unter gabelbissen.at publizieren, eben damit der Gedanke von Stipo Kypo weiterleben kann. Aber keine Sorge, ich werde es euch grob hinschreiben, damit ihr in etwa auch nachlesen könnt, wie ich das Ganze gemacht habe. Aber ich werde es nicht so detailliert schreiben, wie ich es normalerweise mache, eben damit wir diesen stillen Postgedanken weiterverfolgen können. Jetzt im ersten Schritt habe ich mal eine schöne Gemüsezwiebel genommen und die, ich sage jetzt mal, rustikal geschnitten. Also in nicht ganz kleine Stücke, in eher gröbere Stücke. Dann habe ich einen Topf auf den Herd bereits gestellt und etwas Margarine reingegeben. Wir wollen ja vegan bleiben, darum nehme ich Margarine in dem Fall. Man könnte auch Öl nehmen, aber ich nehme Margarine und bringe die jetzt einmal so zum Schmelzen. Die Zwischenzeit nutze ich, um Karotten zu schälen. Und zwar nehme ich da an die 5 Stück. Für euch zur Orientierung, ja, von der Menge her sollte es in etwa für 4 bis 5 Portionen in etwa reichen. So, da habe ich jetzt 5 schöne Karotten. Nicht zu groß, nicht zu klein. Und die werde ich jetzt einmal schälen, wenn ich den Sparschäler finde. Ohne Sparschäler könnte es zum Problem werden. Der muss ja irgendwo in der Küche sein. Ah, da ist er. So, Sparschäler. Man kann schon hören, die Margarine beginnt langsam zu schmelzen. So, dann schälen wir die Karotten. Weil im Endeffekt haben wir Karotten jetzt keine Schale, so wie man es von anderen Früchten oder auch von anderen Früchten, von anderen Gemüsesorten her kennt. Das ist eigentlich das Gleiche. So, okay, da werden wir mal ein bisschen zurückdrehen. Wie eigentlich auch das eigentliche Gemüse ist. Nur weil es halt außenliegend ist, entsteht es ein bisschen anders, aber im weiteren Sinn handelt es sich hierbei um keine Schale. Man könnte natürlich auch die Karotten auf ganz klassische Art und Weise schälen, so wie man es früher gemacht hat. Und zwar hat man es da einfach mit dem Messer abgerieben. Da hat man ja stumpferes Messer genommen und hat einfach so drüber geschabt. Ist auch eine Möglichkeit, habe ich schon mal probiert, muss aber ehrlich gestehen, das hat dann nicht so funktioniert, wie es ich gerne gehabt hätte. Also es war etwas, ja, sehr, sehr mühevoll, kann ich euch sagen. So, Frage, für was habe ich jetzt denn hier zurückgedreht? Okay, gehen wir mal den Zwiebel hinein. So, man kann schön hören, der Zwiebel röstet da schon an. Also wir werden es nicht anrösten, unser Ziel ist es hier nicht, dass wir... Na, was wollte ich sagen, dass wir Röstaromen reinbekommen in unser Sägediener. Übrigens, der Daniel hat das dann so nett, ganz kreativ, wie er gemeint hat, Sägediener-Gulasch genannt. Und so werde ich auch die Folge natürlich nennen, oder habe sie auch benannt. So, dann werden die Spitzen abgeschnitten der Karotten. So, dann schauen wir zum Zwiebel, damit der schön dünstet. Den wollen wir wirklich nur glasig anschwitzen, nicht mehr, nicht weniger. Und dann schneiden wir die Karotten in eher dünnere Scheiberl. Der Daniel hat dann auch noch Paprika reingegeben. Den gebe ich nicht rein, da wir Paprika, also die normalen Gemüsepaprika, nicht so gut vertragen, leider. Aber macht nichts, das kann man ja durch andere Zutaten ersetzen, auf die ich dann nachher noch zu sprechen komme. Jetzt schneiden wir mal die Karotten in schöne dünne Scheiben. So. Weiters werden wir dann übrigens noch Erdäpfel brauchen, zwei Dosen gewürfelte Paradeiser. Da ja momentan eher Winter ist, ist mit frischen Paradeisern ja so eine Sache, meine, man kann sie kaufen, klar, nur wer sich die mal angesehen hat, ja, die schauen ein bisschen blass aus und genauso wie sie aussehen, schmecken sie auch. Also momentan ist wirklich die ideale Zeit für Dosenparadeiser. Die haben auch noch einen wesentlichen Vorteil den geernteten Paradeisern, die man quasi als Frischware kauft, gegenüber. Und zwar, es werden die um einiges reifer geerntet. Das heißt, die kommen wirklich schon in einem reiferen Zustand dann quasi in die Dose hinein und somit sind diese Paradeiser auch sehr, sehr aromatisch. Das hängt nicht damit zusammen, da in diesen Dosenparadeisern irgendwelche Zusatzstoffe drinnen sind, nein, nein. Da sind wirklich nur Paradeiser drin und das war's. Da sollte man schon drauf achten, es gibt schon auch Produkte, wo noch Zusatzstoffe drinnen sind, wie Salz und andere Sachen. So, jetzt kommen unsere Gurkenscheiberl dazu. Zu dem Ganzen. Rühren wir mal schön um. Die lassen wir es auch noch ein bisschen mit andünsten. Ja, dann gibt es noch welche mit Kräuter. Kann man verwenden, muss man meines Erachtens nicht machen. Wir würzen uns das Sägediener dann lieber selbst. Was ich noch zusätzlich reingeben werde, sind getrocknete Paradeiser, einfach weil ich den Geschmack liebe. Und wenn ich schon Dosenparadeiser reingebe, habe ich mir gedacht, gebe ich auch noch so fürs Mouthfeeling, wie man so schön sagt, und wegen des Geschmacks noch ein paar getrocknete Öleingelegte dazu. Da fische ich mir jetzt so, ja, 8-9 Scheiberl raus. Und die werde ich dann auch in grobe Stücke schneiden. Ich meine, ganz streng genommen hat es ja mit Sägediener Gulasch diese Variante nicht viel zu tun, weil im echten Sägediener, wie ihr wisst, haben wir keine Paradeiser drinnen. Da kommt das Ganze ja vom Paprika. Ein bisschen Paprika werden wir aber auch reingeben, aber Pulver, mit dem haben wir kein Problem. So, ein bisschen umrühren. Okay, jetzt kann ich den Herd aber wieder eine Spur raufdrehen. In der Zwischenzeit hacke ich die getrockneten Paradeiser. Das ist etwas, was ich persönlich liebe, getrocknete Paradeiser. Die haben so einen guten Geschmack. Da übrigens getrocknete Paradeiser, wenn ihr da einen anderen Verwendungszweck noch wollt, empfehle ich euch die andere Stipo-Kypo-Aktion, die der Daniel ins Leben gerufen hat. Und bei der geht es um einen Feta-Aufstrich. Den habe ich übrigens auch nachgekocht, aber nicht im Rahmen hier vom vom Gabelbissen, sondern von meinem zweiten Podcast, dem Sprechgröstl. Und das könnt ihr dann dort gerne nachhören. Einfach auf sprechgröstl.at gehen und dort könnt ihr euch dann das Ganze anhören. Ist ein ganz einfaches Rezept, geht sehr flott und muss sagen, ist wirklich, wirklich gut. So. Okay, das soll das tun, was es tut. Es dünstet schön dahin. Dann gebe ich gleich mal die getrockneten Paradeiser dazu. Hopp. So. Und was gehört natürlich noch in einen Segediner Gulasch rein? Was eigentlich eine der Hauptsachen ist und die wir auch vom Original her so belassen. Genau, Sauerkraut. Und da solltet ihr auch darauf Acht geben beim Kauf des Sauerkrauts, finde ich. Weil an sich ist ja die Herstellung von Sauerkraut eine Variante, um Kraut haltbar zu machen. Das funktioniert mit, mit Milchsäurebakterien, mit Gärung. Da wird das Ganze haltbar gemacht. Und dann finde ich es immer besonders spannend, wenn man sich die Zutaten vom Sauerkraut so durchliest und dann plötzlich feststellt, dass da zusätzliche Haltbarmacher drin sind, so ein Konservierungsmittel. Da denke ich mal, wenn der Vorgang des Sauerkrautmachens an sich ja dazu da ist, um eben das Kraut haltbar zu machen, wieso muss ich dann noch Konservierungsstoffe dazugeben? Also da kann ich euch wirklich den Tipp geben, lieber nicht das Billigste kaufen, vielleicht ein paar Cent mehr ausgeben oder einen Euro mehr, je nachdem, und dafür eins nehmen, wo keine zusätzlichen Konservierungsstoffe drinnen sind, weil ich denke, das ist einfach etwas, was unnötig ist. Das, was ich hier habe, ist zum Beispiel nur mit ganz normalen Zusatzstoffen, wo haben wir es, mit ganz normaler Salzlake versehen und das war's. Ja, und Wacholderbeeren sind noch zusätzlich drin, was auch nicht schlecht ist. Wacholderbeeren und Lorbeerblatt werden wir auch verwenden. Auf der einen Seite, weil es uns einen guten Geschmack gibt und auf der anderen Seite, weil Lorbeerblatt und Wacholderbeere auch gewissen Nebenwirkungen des Sauerkrauts und des Zwiebels vorbeugen kann. Ich gebe da jetzt 2 schöne große Blätter Lorbeerblätter hinein und dann noch zusätzlich 4 oder nehmen wir nur 3 Wacholderbeeren. Die gebe ich jetzt schon mal hinein, die können schon mal jetzt ein bisschen mitdünsten. Dann rühre ich das Ganze mal um. Also ich kann euch jetzt schon sagen, duftet wirklich herrlich. Und ist mal ein bisschen eine andere Art von Segediner Gulasch. Vor allem durch die getrockneten Paradeiser verströmt das Ganze jetzt nicht den typischen Geruch von Gulasch, mehr oder weniger. So, dann öffnen wir das Sauerkraut und da gebe ich euch gleich mal einen guten Tipp. Sauerkraut, wenn ihr es jetzt nicht so sauer haben wollt, presst es einfach, bevor es in den Topf geht, aus, damit die Lake rausgepresst wird. Wer jetzt sagt, okay, ist kein Problem, ich mag es gern sehr sauer, presst es nicht aus. Und wer es überhaupt nicht so extrem sauer haben will und dem selbst beim Auspressen das noch zu viel ist, der kann dann das Ganze in ein Sieb geben und mit Wasser spülen. Also dann hat man dann wirklich, ist es dann sehr, sehr mild. Es gibt auch mildere Produkte so zu kaufen vom Sauerkraut, aber selbst bei denen würde ich persönlich raten, vorher doch ein bisschen auspressen wenn man es eben nicht so säurig oder so sauer haben will, wie eben Sauerkraut ist. Einfach kurz zwischen die Hände nehmen, auspressen und dann geben wir es auch gleich in den Topf hinein. Sauerkraut gibt es ja so viele verschiedene Varianten, die man kaufen kann. Auch von der Zubereitung her und von früher her, da gibt es ja das Grubenkraut. Das wird ein bisschen anders vergoren als das handelsübliche Sauerkraut. Ist auch etwas milder, aber nicht so knackig wie normales Sauerkraut dafür. So, der letzte Rest vom Schützenfest und der kommt auch noch in den Topf hinein. Dann kurz die Hände abgespült. Gut. Und dann rühren wir auch schon um. Schade, dass man über das Medium Podcast noch keine Gerüche vermitteln kann. Denn ich muss sagen, diese sauerkrautige mit dem Zwiebelduft, so einem glasigen Zwiebel und den getrockneten Paradeisern ist echt ein Hit. So, und dann gehen wir gleich mal die gewürfelten Paradeiser dazu. Bei denen auch aufpassen, wie gesagt, da gibt es auch verschiedenste Varianten, die schon gesalzen sind, wo Kräuter drinnen sind, etc. Und da kann es halt sonst passieren, dass das ganze Gericht ein bisschen zu versalzen schmeckt. So, dann spüle ich die Dosen noch mit Wasser aus, da fülle ich sie zu circa halb voll mit Wasser und gebe das Ganze in den Topf hinein. So, dann rühren wir mal schön um, damit sich der Paradeiser-Saft schön verteilt. Okay. So, schön umgerührt. So, abgeklopft. So, und jetzt gehen wir mal den Deckel drauf, damit das Ganze mal in aller Ruhe aufkochen kann. Was auch meines Erachtens essentiell ist, was einfach zu Sauerkraut dazugehört, ist Erdäpfel. Ist ja meines Erachtens die klassische Beilage zum Sägedinger Gulasch. Im Original wird das gerne Salzerdäpfel dazugereicht, wir machen es aber anders. Und zwar, wir kochen das Ganze einfach schon im Gulasch mit. Man, es gibt durchaus Varianten von, sage mal, dem Original, das ebenfalls die Erdäpfel mitkocht. Aber in Lokalen muss ich ehrlich gestehen, wenn es Sägedinger gab oder so, war das eigentlich immer so, dass die extra dazu gereicht wurden. Dazu hole ich mein frisches Brett, weil auf dem anderen dann doch zu viel Öl oben ist. Da bei den Erdäpfeln empfehle ich euch, vorwiegend festkochend zu nehmen, nicht ganz festkochend, sondern die vorwiegend festkochend, denn dadurch erreichen wir auch noch eine gewisse Bindung im Gericht. Ich werde jetzt 7 Stück verwenden. Die muss ich zunächst einmal schälen und dann werde ich sie, ich würde sagen, fast achteln. Hat den Vorteil, dadurch sind die einfach schneller gar und muss nicht ewig lang kochen. Das Sauerkraut braucht an sich nicht so lang kochen, das ist ja eh schon schön weich. So. Dann schälen wir mal die Äpfel, nämlich auch im Sparschäler. Da habe ich mal gesehen, für wen das interessiert. Da gibt es auch eigene Äpfel-Schälmaschinen, aber ich sage mal so, da geht sehr viel verloren, was ich weiß. Erdäpfelmasse, also ein Erdäpfel selbst. Und ja, so ein Problem ist ja das Erdäpfelschälen auch nicht, muss ich sagen. Dank modernster Technik durftet ihr jetzt eine Zeitreise machen. Die Erdäpfel sind bereits fertig geschält, also ihr habt einen Zeitsprung gemacht. Ich habe einfach den Rekorder kurz auf Pause gestellt. So, das Ganze kocht ja schon wunderbar, muss ich sagen. Ich koste mal kurz, wie es jetzt schon schmeckt. Paradeisig und hat einfach dieses vom Sauerkraut dabei. Ich muss sagen, ist echt cool. Wir werden jetzt einmal würzen. Wie gesagt, Erdäpfel habe ich bereits alle geschält. Jetzt gehen ein bisschen Gewürze dazu. Was gehört auf alle Fälle in ein Gulasch hinein? Paprikapulver. Der Daniel hat bei seinem Rezept eine spanische Variante des Paprikapulvers gewählt. Und zwar eine geräucherte. Das habe ich hier leider nicht zur Verfügung. Ich nehme ein bisschen ganz normalen edelsüßen Paprika. Wir wollen es nicht scharf haben in dem Fall, darum nehmen wir edelsüß. Eine Prise Kümmel gebe ich auch noch dazu. Und, nein, wo haben wir es? Wenn ich es finden würde, da. Und etwas Knoblauch. Da habe ich aber Granulat, ich verwende hier keinen frischen. Mit frischen habe ich leider so meine Probleme. Und da gebe ich einfach ein paar Granulatsachen dazu. Das reicht aus, um den Ganzen einen dezenten Knoblauchgeschmack zusätzlich zu verleihen. Beim Granulat übrigens auch darauf Acht geben. Da gibt es, wie soll man so schön sagen, so eher mehlige Varianten, die ja auch noch nicht schmecken. Oder diese Plättchen, so wie ich sie gern kaufe. So, dann rühren wir das mal schön um und lassen das weiter köcheln. Konsistenz ist ja schon mal sehr, sehr gut. So, ich hätte aber auch gerne ein bisschen Raucharoma drin. Jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann ich Liquid Smoke verwenden, wäre eine Möglichkeit, oder ich verwende Rauchsalz. Ich entscheide mich für dänisches Rauchsalz. Weil das Liquid Smoke Produkt, das ich zurzeit besitze, einfach auch noch andere Zusatzstoffe drinnen, also Zusatzstoffe, Zutaten dabei hat, die ich jetzt bei diesem Gericht nicht unbedingt haben will. Zum Beispiel Sojasauce. Darum nehme ich das dänische Rauchsalz. So, dann rühren wir das mal schön ein. Schauen wir mal, wie das jetzt ist. Rauchsalz finde ich immer eine gute Wahl. Sehr gut. Das hat schon wirklich angenehm dezenten Ton. So, und dann geben wir noch ein getrocknetes Kraut dazu, was meines Erachtens auch reingehört in ein Gulasch oder was ich sehr, sehr liebe. Und zwar the one and only Majoran. Und da kann man auch Belieben reingeben. Ich würde mal sagen, ein guter Esslöffel von Majoran hat noch nie geschadet. Weil ich finde einfach den Geschmack von Majoran cool und das passt einfach sehr, sehr gut, finde ich, in dieses Gericht hinein. Und das ist ja, wie der Daniel immer sagt, Sinn und Zweck von seiner Aktion Stipo-Kypo, dass man auch die Rezepte so anpasst, wie es einem selbst schmeckt und ja, dass ich einfach ein Rezept durch die Community weiterentwickelt. So. Ja, Entschuldigung, dass ich hier koste während der Aufnahme, muss sein. Eben wenn man so nach, wie soll man sagen, so versuchsmäßig kocht. Aber ich kann euch sagen, das Soßerl ist wirklich gut und ich glaube, das wird auf alle Fälle munden, dieses Vegetiner Gulasch. Ich gebe noch ein bisschen Wasser hinzu. So, und jetzt kommen die Erdäpfel. Die Erdäpfel werde ich in, wie man so schön sagt, in mundgerechte Stücke schneiden. Also ich viertel sie zunächst und dann schneide ich eben so mundgerechte Stücke, sodass man die eben dann nachher nicht mehr schneiden muss. Hat eben dann beim Essen einen Vorteil und vor allem jetzt beim Kochen geht es dann um einiges schneller. Das Schöne ist, Erdäpfel schneiden sich ja quasi wie Butter, vor allem mit dem Messern, was ich habe, da geht es sehr flott. Wer es jetzt nicht vegan möchte, übrigens das Gericht, der kann auch noch das Ganze dann mit Sauerrahm abbinden, was beim Sägedinger ja auch gerne gemacht wird. Ich habe mich aber in dem Fall dagegen entschieden, weil warum nicht vegan kochen? Spricht da, finde ich, ab und zu überhaupt nichts dagegen. So, und dann nochmal durchgeschnitten. Und dann haben wir da noch zwei Stück. Die schneiden wir auch schnell durch. Das Gulasch köchelt und verströmt, kann ich euch sagen, wunderbaren Duft. Aber ja, Gulasch, eigentlich streng genommen dürfte man das auch gar nicht Gulasch nennen, weil im echten Gulaschgerichten haben wir Paradeiser nicht viel verloren, aber in diesem Fall drückt man dann mal ein Auge zu, auch beim Gabelbissen, wo ich mich ja hauptsächlich mit eben der klassischen Küche beschäftige, aber eben beim Gruß aus der Küche bin ich ein bisschen flexibler, ein bisschen, wie soll man sagen, experimentierfreudiger und da kann es dann eben auch so Gerichte wie heute geben. Das ist ja das Schöne eben, und darum habe ich mir damals gedacht, mache ich auch diese Episode Gruß aus der Küche. Also diese Episode, diese Kategorie. Ich habe schon einige Folgen veröffentlicht, unter anderem erinnert euch vielleicht an Krautfleckerl Deluxe. Übrigens eine meiner Top-Episoden bis jetzt, von den Downloadzahlen her. So, dann kommen die Erdäpfel rein. Schön unterrühren. Dann ist das schön vermischt. So. Zum Kümmel übrigens, den ich vorher noch zugeben habe, das war bereits gemahlener Kümmel. Wenn ihr ganzen Kümmel verwenden wollt, dann sehe ich kein Problem. Aber da würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, bitte den vorher zu mörsern oder in einen Plastiksackel zu geben, mit dem Plattiereisen ein bisschen aufzuklopfen oder sonst irgendwie diese Körner aufzubrechen. Weil wenn wir jetzt nur den ganzen Kümmel kochen würden, hätten wir das Problem, dass der Geschmack halt nicht so wirklich ins Essen übergeht, was wir ja wollen. Und da würde ich sagen, auf alle Fälle vorher mörsern oder halt schon einen gemahlenen kaufen und da halt auch darauf achten, von wem man den kauft. Da gibt es auch Unterschiede. So. Oh ja, das klingt wirklich gut, muss ich sagen. Bin begeistert. Jetzt gebe ich mal den Deckel drauf und lasse das Ganze für gut 15 Minuten köcheln und danach schauen wir weiter. Bis gleich. Das Gericht ist zwar noch nicht fertig, ich melde mich aber kurz mit einem Zwischenschritt zurück und einem Tipp. Während es köchelt, immer wieder mal umrühren, damit sich nichts am Boden anlegt des Topfes. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt etwas braunen Zucker dazugegeben. Der Daniel gibt irgendeinen Zuckersirup, wenn ich es richtig im Kopf habe, dazu. Den habe ich aber leider nicht da. Und darum habe ich mich für braunen Zucker entschieden, einfach um das Ganze ein bisschen harmonischer zu machen, um es ein bisschen abzurunden. Gut, dann lasse ich das Ganze jetzt weiter köcheln und ich melde mich dann, wenn es fertig ist, noch einmal bei euch. Gut, und jetzt sind wir am Ende unserer Zubereitungsphase angekommen. Jetzt werde ich noch ein bisschen was dazugeben, und zwar ein Einbrennen. Normalerweise wird ja Einbrennen, wie man ja, oder wie ihr als treue Gabelbissenhörer wisst ja, mit Butter und Mehl gemacht. Ich habe hier eine vegane Variante mit Margarine und Mehl. Das mache ich, um das Ganze halt noch ein bisschen, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Körper bekommt. Wer das jetzt nicht unbedingt will, der kann auch ein bisschen Sauerrahm mit Mehl vermengen und dazugeben. Das rundet den Geschmack auch super gut ab. So, und danach lassen wir das mit der Mehlschwitze noch mal ein bisschen mit Einbrennen ein bisschen aufkochen. Und dann können wir das Ganze auch schon servieren. Ich habe es vorher noch mal gekostet, muss sagen, ist echt gut geworden. Eine durchaus tolle Variante vom klassischen Sägediener. Super. Noch mal kurz aufkochen lassen und dann kann ich, wie gesagt, auch schon servieren. Ja, ich denke, ich habe das Rezept von Daniel einigermaßen gut nachgekocht und mit meinen Wünschen, Vorstellungen ein bisschen angepasst. Ihr seid jetzt herzlich dazu eingeladen, dieses Rezept ebenfalls nachzukochen, vom Gedanken her, was ich euch jetzt so in der Folge erzählt habe. Und wenn ihr einen Podcast macht, das eben zu verpodcasten, oder wenn ihr Blogger seid oder Bloggerinnen seid, das Ganze in euren Foodblog zu stellen. Mein Bloggen ist ein bisschen schwierig bei dem, muss man sagen. Da müsstet ihr das in erzählerischer Form schreiben, ziemlich ausgeschmückt und halt ohne Angaben von den Mengen, die ihr verwendet habt. Am einfachsten, denke ich, tut man sich, wenn man sich bei dieser Aktion beteiligen will, wenn man das als Podcast mehr oder weniger veröffentlicht. Dann hängt ihr einfach das Hashtag StipoKypo dran und schickt es, wenn möglich, dem Daniel über Twitter, damit er das dann auf seiner Webseite, dem Brombeerfalter, sammeln kann. Da sprecht ihr einfach bei Twitter @dielabertasche an oder schreibt einen Kommentar auf brombeerfalter.de beziehungsweise schreibt auch einen Kommentar auf gabelbissen.de, damit ich auch weiß, wenn ihr meine Variante weitergekocht habt. Oder schreibt mich auf Twitter an unter @tweezer.at. Gut. Dann wünsche ich euch guten Appetit, viel, viel Spaß beim Nachkochen. Wenn es noch Fragen geben sollte zu dem Gericht, könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren. Wie gesagt, ungefähr im Zutatenliste findet ihr in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Wirklich diesmal nur ganz, ganz einfach gehalten, um mehr oder weniger den Gedanken von Stipo Küpper weiterzutragen. Dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.